Los geht's. Wenn sie dir sagen, dass du ey nichts nutzt, bist Schmerz und Leid dein Rhythmus, ist schwere Zeiten rings um dich, bleibe Eis, ein Ring um Licht. Glaub mir, du bist wie ich, denn ich ging den gleichen Weg. Uns fällt es schwer zu schweigen, dennoch haben wir nicht leicht reden. Wir weinen Tränen, geht außerdem sehen wir uns immer wieder in der Reste seitdem. Wir laufen lernt, dann erwartet, dass ihr mir gehört und dafür über diesen Teich leben. Aber bleiben still, denn die Tage werden kommen, wo wir alle miteinander mit der Liebe was erreichen und die Hasser der Versagen ohne Wiederkehr. So bete ich zum Himmel, dass wir eines Tages frei leben. Und schreib für den Immigrant, den sie alle raus haben wollen aus seinem Land. Seitdem er vergisst seine Kultur, Bräuche und Sitten und zieht sich in Beira an. Integration ein Witz, was diese Affen machen, dass ich nicht lache. Verbrecher mit tausenden Vorschaffen bleiben unschuldige Sitze in Abschiebehaft. Schreib für den Deutschen, der wahr ist, sprich sein Land, lebt stolz, seine Fahne hisst. Während du der wahre Kanake nie Kartoffeln nennen und sagen, dass jeder hier Nazi ist. Doch keiner sagt, das Leben wäre leicht oder fair. Doch ein Löwe sagt, ich kämpfe statt als Feigling zu sterben. Wenn du weinst und verzweifelt sagst, ich kämpf wie ein Löwe, die Tage schwer, der Magen leer. Kämpf wie ein Löwe, du daran denkst aufzugeben. Kämpf wie ein Löwe, das System dich zerbrechen will. Kämpf wie ein Löwe, wenn du weinst und verzweifelt sagst. Kämpf wie ein Löwe, die Tage schwer, der Magen leer. Kämpf wie ein Löwe, du daran denkst aufzugeben. Kämpf wie ein Löwe, das System dich zerbrechen will. Kämpf wie ein Löwe, Sinn ist Macht und so rap ich Line. Seinerseits für Herz und Geist, doch auch für die Seele, während andere nur Dreck verbreiten. Das cool finden, ein Depp zu sein, ihre Hände einseifen mit Lügen, in Unschuld waschen und trocknen mit Vergesslichkeit. Eure Texte gemütlich, aber nur Wack and Dreck. Rapping genügt nicht, doch ich ersetze Cats jetzt mit Entsetzen als Recht durch echte Hits und bringe Lyrics back. Und Battle MCs nicht physisch, das wäre lächerlich. Nein, ich bemühe mich, spreche perfekt direkt Lexikon übliche Herzen brechen der Ex und lügt nicht wie ihr. Sondern schreib für die Kämpfer hier, die die Faust haben, immer wieder demonstrieren, die Probleme zu Hause zu lösen. Versuche anstatt nur zu sagen, ich will weg von hier. Sich gegenseitig achten und respektieren, egal welche Farbe die Netz zieht. Denn neuzeitig wird alle Dreck kaschiert, doch wir müssen unser Inneres restaurieren, weil wir Hass auf den Staat haben. Familienkäfige gefangen jede Morgen oder Abend darauf warten, dass Sirenen eine Wecke, so verschrecken wir uns alle müssen abwarten. Keiner sagt, das Leben wäre leicht oder fair. Doch ein Löwe sagt, ich kämpfe statt als Feigling zu sterben. Wenn du weinst und verzweifelt sagst, ich kämpf wie ein Löwe, die Tage schwer, der Magen leer. Kämpf wie ein Löwe, du daran denkst aufzugeben. Kämpf wie ein Löwe, das System dich zerbrechen will. Kämpf wie ein Löwe, wenn du weinst und verzweifelt sagst, ich kämpf wie ein Löwe, die Tage schwer, der Magen leer. Kämpf wie ein Löwe, du daran denkst aufzugeben. Kämpf wie ein Löwe, das System dich zerbrechen will. Kämpf wie ein Löwe.